Diesmal starten wir mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Dieter Rossberg in die Nacht. Sie begleiten die Solistin Hildegard Stender im Konzert für Klavier und Orchester von Hans-Melchior Bruck. Thank you. Zum Beginn des Concerto Bavarese auf Bayern 2 hörten Sie diesmal das Münchner Rundfunkorchester unter Dieter Rosberg mit dem Konzert für Klavier und Orchester von Hans Melchior Bruck. Solistin war Hildegard Stender. Weiter geht es mit Kammermusik von Wolfgang Jacobi. Der ehemalige Professor an der Hochschule für Musik und Theater war 1946 Mitbegründer des Studios für Neue Musik und starb 1972 in München. Bei Julia Rebecca Adler und Andreas Guras gibt es seine Sonate für Viola und Klavier. Thank you. Thank you. Julia, Rebecca, Adler und Andreas Guras. Sie spielten die Sonate für Viola und Klavier von Wolfgang Jacoby. Ein weiterer Komponist aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Robert Heger. 1956 leitete er selbst seine Variationen und Fuge über ein barockes Thema bei den Bamberger Symphonikern. Thank you. Thank you. Hubert Heger und seine Variationen mit Fuge über ein barockes Thema für Orchester. Er selbst leitete dazu die Bamberger Symphoniker. Die letzten gut 20 Minuten im Concerto Barbarese gehören noch Cornelius Hirsch, und zwar seinen Rotationen und dem Konzert für Orchester, das Hikotaro Yasaki bei den Hofer Symphonikern leitet. Thank you. Thank you. Hikotaro Yasaki leitete die Hofer Symphoniker zum Konzert für Orchester von Cornelius Hirsch. Von ihm sind auch die folgenden Rotationen, ein Monumentalzwiefacher im Kleinterzzirkel. Thank you. Rotationen, ein Monumental-Zwiefacher im Kleinterzzirkel, geschrieben und interpretiert von Cornelius Hirsch mit seinem Ensemble.